7. August. Erhalte neueste Nachricht, dass Deptford und Greenwich jetzt abermals über die Maßen mit der Seuche geschlagen sind, mehr denn je. 9. August. Fand heraus, dass Mrs. Rawlinson an der Seuche gestorben ist. Und ihr Dienstmädchen ist weiterhin mächtig krank. Er selber ist aus dem Haus geschafft worden. 10. August. Höre in der Fenchurch Street, dass jetzt auch die Magd bei Mr. Rawlinson gestorben ist. Also, dass es 3 Tote im Ganzen gibt. Die Frau, ein männlicher und ein weiblicher Dienstbote. 17. August. Sir John Menz kam, der die Soldauszahlung in Abner Castle vorgenommen hat, weil die Pest so stark in der Stadt Chatham herrschte. 13. September. Nach Deptford und höre, dass diese arme Stadt noch immer 7 oder 8 Pesttote pro Tag begräbt. 3. Oktober. Fastentag wegen der Pest. 29. Oktober. Nach Whitehall und in das neue Theater dort. Die erste Aufführung, die ich seit vor der großen Pest gesehen habe. 7. November. Fastentag wegen der Pest. November. Tag des Dankfestes für das Aufhören der Pest. Aber Herrgott, wie es in der Stadt heißt, dass es übereilt sei, ehe die Pest tatsächlich vorbei ist, da immer noch einige Leute sterben, 13 in der letzten Woche. Sondern nur um Grund zu haben, wieder Theaterstücke öffentlich aufführen zu können. Was die Bischöfe nicht dulden wollten, bis die Pest vorbei wäre. 'Samuel Pepys und die große Pest von London', aus dem Originaltagebuch ausgewählt und übersetzt von Peter Michel-Ladiges. Es sprach Jens Wawritschek. Realisation Maria Omer, Renate Tiffert und Christiana Schneckenburger.